Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Geschwindigkeitskontrollen in Lenzburg, Kino im Ganzjahresbad und VC Nienburg zum Siegen verdammt. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die heimische Bundestagsabgeordnete Katja Keul von Bündnis 90 Die Grünen hat kürzlich Stellung zu den Vorfällen in Köln genommen. Keul sehe es als selbstverständlich an, dass solche Taten verfolgt und geahndet werden. Sie sehe im deutschen Sexualstrafrecht allerdings Änderungsbedarf. Demnach solle es künftig nicht mehr darauf ankommen, wie viel Widerstand ein Opfer geleistet hat. Weiteren Änderungsbedarf im Asylrecht sehe sie hingegen nicht. Straffälligkeit würden immer zulasten des Täters berücksichtigt werden, so heißt es in einer Pressemitteilung. Das Nienburger Ganzjahresbad Vis-a-vis möchte Besucher auch im Winter mit attraktiven Angeboten gewinnen. Am kommenden Samstag ist erstmalig eine Kino-Poolparty geplant. Mehr dazu von der leitenden Schwimmmeisterin Melanie Weißmann. Also wir haben letztes Jahr schon Spielenachmittage hier im Vis-a-vis durchgeführt. Und wir wollten einfach den Kindern mal was Neues und anderes bieten und sind dann einfach über die Zusammenarbeit mit dem Zephyrus Disco Team auf die Idee gekommen, das einfach nochmal als Kino-Pool-Party anzubieten. Altersmäßig richtet sich das an alle Kinder und Jugendlichen und die Filme sind auch was für Erwachsene sozusagen. Am Dienstag führte die Polizei Nienburg eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Lenzburg durch. Insgesamt wurden 120 Autofahrer mit zu hohen Geschwindigkeiten gemessen, so Polizeisprecherin Gabriela Mielke. Spitzenreiter war ein 25-jähriger Mann aus Steierberg, der in der 100er-Zone mit 211 Stundenkilometern gemessen wurde. Ihm drohen 1.200 Euro Strafe, 2 Punkte und ein 3-monatiges Fahrverbot. Die Polizei hat weitere Geschwindigkeitsüberwachungen angekündigt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am kommenden Samstag steht für die Volleyballdamen des VC Nienburg das Hinrunden-Nachholspiel gegen Wiedmarschen an. Der SVW ist abgeschlagener Tabellenletzter und konnte bislang kein Spiel gewinnen. Überhaupt konnten die Wiedmarscherinnen nur 2 von 35 gespielten Sätzen für sich entscheiden. Der Druck auf das Nienburger Team ist somit hoch, da man selbst droht, tiefer in den abstiegsgefährdeten Bereich zu rutschen. Die letzten 4 Heimspiele wurden allesamt verloren. Trainer Thomas Plattner versucht, den Druck zu minimieren. Es ist ein Druck auf der Mannschaft, aber nach wie vor sage ich, derjenige, der am längsten ruhig bleibt und sich weiterentwickelt und arbeitet, der wird als Sieger davon rausgehen. Und so habe ich es in den letzten Jahren gehalten und so werden wir es auch in Zukunft halten. Deswegen, wir werden das schon schaukeln. Beginn der Begegnung ist Samstag um 15 Uhr in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.